Band 3, Kapitel 24 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 3, Kapitel 24. Viel schwerer als die Unzufriedenheit der wenig zahlreichen Heiden wog aber, dass die Stimmung der Christen zu Antiochia gegen Julian immer feindlicher wurde. Es erfolgten auch hier einige Zeit nach seiner Ankunft wiederholte Erdstöße, die mehrere Gebäude der Stadt niederlegten und ein paar Einwohner töteten. Alsbald predigte über diese Wunder und Zeichen des Herrn, wie er es nannte, in der Hauptbasilika der Stadt, der des heiligen Ignatius, ein unbekannter, glaubenswütiger Mönch. Er fand großen Zulauf. Auch das Geheimnis, mit dem er sich umgab, zog an, vor allem aber die Glut seines maßlosen Hasses. »Seht ihr denn nicht«, mahnte er, »in dem Herrn Geliebte, wie die Erde sich weigert, den Fuß des Gottlosen zu tragen. Wohin er wandert, da erbebt sie vor Entrüstung. Sie bäumt sich dagegen auf, die Sohle dieses Verruchten zu verspüren, der nicht bloß von Dämonen besessen, der selbst ein Dämon ist, wie längst das Volk in Nikodemia raunt, das allerlei Grauenhaftes von seiner Zeugung, seiner Geburt zu erzählen weiß. Eine bluttriefende Verfolgung, wie Diokletian, will er verhängen über alle Gläubigen. Weh uns, kehrt er lebend, siegreich aus dem Perserkrieg zurück. Und nicht nur mit Gewalt unterdrücken, durch alle Künste der Verführung gewinnen will er eure Seelen für die Hölle. Deshalb hat er in dem gottverhassten Daphne den Apollo-Tempel, den heiliger Eifer unter Konstantius zerstört hatte, erneut, was sage ich, prächtiger als je errichtet und mit allen Anlockungen für die Sinne umgeben. Er, der sonst den Freudenverächter heuchelt, allein seine Tage sind gezählt, seine und die jenes Tempels der Sünden, des Götzendienstes. Auch geringster Werkzeuge kann sich der Allmächtige bedienen, den Koloss mit den tönernen Füßen zu stürzen, und er legt seinen Blitz in die rächende Hand auch des Niedrigsten unter seinen Knechten. Die Antiochener vergaßen bei diesen Worten, dass sie in der Kirche gesprochen wurden. Fortgerissen von wildem Hass, aufgestachelt von der rasenden Leidenschaft des Priesters, dem der Schaum vor den Mund trat, klatschten sie wütend Beifall, wie im Theater, und schreiend, mit den Armen fuchtelnd, ergossen sie sich aus den Türen und über die Vortreppe der Basilika herab auf das Forum, hier ihre Zustimmung, ihre Freude, ihren Hass gegen den Gottlosen austobend. Dieser Hauptplatz der Stadt, ehemals Merkur geweiht und mit einer Herme geschmückt, war unter Konstantius dem Heiligen Geiste gewidmet. Eine Büste des Herrschers war auf dem Sockel der Herme gestellt worden. Die ängstlichen Senatoren der Stadt hatten am Tage vor dem Eintreffen Julians das Bild des Toten durch eine Büste des lebenden Herrschers ersetzt, schon damals unter lautem Murren der christlichen Eiferer. Auf diese Herme entlud sich jetzt die Wut der Kirchgänger. Im Augenblick war die Büste des Verhassten angespien, besudelt, zerschlagen, mit den Füßen zu Staub getreten. »Nieder mit Julian, nieder der Götzendiener, der Gottlose, der Dämon!« In hellem Aufruhr, obwohl unbewaffnet, wälzte sich der Schwarm der Männer, denen Weiber und Kinder schreiend folgten, von dem Forum hinweg gen Süden nach dem Palatium, in dem Vorsatz, irgendwie dort ihren Heißzorn zu kühlen. »Horch, ein Hornstoß! Das war kein römisch Zeichen!« Barbarisch scholl es, grauenerregend. Die Antiochener hatten dergleichen noch nie gehört. Auch die Hitzigsten stockten, hemmten den wilden Lauf, blickten erschrocken in die breite Seitengasse, welche hier einmündete. Da erschraken sie noch mehr. »Barbaren, wilde, Barbaren, Germanen über uns«, kreischten sie und stoben nach allen Seiten auseinander. Die hinteren Reihen rannten Kinder und Weiber über den Haufen. In wilder Flucht stampften sie über die Ächzenden, Fluchenden hin. Es war die neue Leibwache Julians, die er in den letzten Wochen fast ausschließend aus Germanen in seinem Sold, Angehörigen aller Stämme, zusammengestellt hatte. Die Treuen, Fideles, hatte er sie genannt. Diese, etwa 1000 Helme, zogen soeben aus ihrem Lager, westlich vor den Toren, zum ersten Mal in die Stadt unter dem Schall ihrer heimischen Hörner. prachtvolle Kriegergestalten in ihrer stammtümlichen Tracht und Gewaffnung. An der Spitze schritten Garizo, Sigiboto, Eckhart, Sigibrand der Sachse, der von Julian zu des Mannes lebhaftem Erstaunen unter dem Ehrennamen der Theologos zum Centurio war befördert worden. Diese Schar bog jetzt in die von den flüchtigen Frommen geräumte Straße ein und zog auf das Palatium unter dem schlichten Lagerlied, das vor kurzem bei ihren Wachtfeuern, aus dem Stegreif gefunden, entstanden war. Jubelt und jauchzt ihm, dem jungen Julianus, dem herrlichen Helden, dem mildhändigen Herzog, folgt ihm, ihr Freien, durch Flammen und Fluten, prahlende Parther und prunkende Perser prächtig zu prügeln. Heil ihm, dem Helden, dem Günstling der Großen, der gabengütigen Götter. Zu reichem Ruhm erhöhet ihn Eru. Wallvater weist ihm zum Siege die Wege, der waltende Wodan. Wir aber wollen ihm freudig folgen, von Schlachtfeld zu Schlachtfeld, jubelt und jauchzt ihm, tapfer und bis zum Tode getreu, dem jungen Julianus. Als dem Imperator das Geschehene gemeldet wurde, fragte er nach dem Namen jenes Predigers, und als er erfuhr, man habe nun ermittelt, er heiße Theodoretus, befahl er, eifrig nach ihm zu fahnden. Aber spurlos war der Mönch verschwunden. Im Übrigen lachte Julian und sprach, »Mich freut, dass Sie jene Büste auf der Herme zerschlagen haben. Sie war allzu ähnlich, das heißt, sehr hässlich. Ruft mir Artemidor, den Bildhauer. Er soll, auf Kosten dieser treuen Stadt, 12 Büsten von mir schaffen, aber stark verschönerte, mit der Binde und den Strahlen des Apollopriesters. Diese werden auf den Hauptplätzen vor jeder der 12 Basiliken aufgestellt, neben jeder eine Wache aus meinen Germanen. Herr, meinte sein Quästor, wir brauchen unglaublich viel Geld für die Kriegsrüstungen. Antiochia ist so reich. Willst du nicht für jene freche Verletzung deiner Majestät, dieser missvergnügten Bürgerschaft, ein kleines Strafgeld? Nein, lächelte Julian. Aber der fromme Senat wird jedem Germanen, solange sie hier lagern, täglich einen Sextar guten Weines liefern. Und Sigibrand, dem Theologen, immer 2. Am Tage darauf ward in das Atrium des Palastes um einen Stein gebunden ein Papyrus geworfen, der eine unflätige Verspottung der Leibesgestalt des Imperators enthielt, zumal sein ekelhafter Bocksbart ward darin geschmäht. Sofort verfasste der Gescholtene eine Gegenschrift, der Bartfeind, und ließ sich durch die Mahnungen der Freunde doch nicht zum Kampf mit ungenannten Sudelschreibern zu deren Tiefe hinabzusteigen, nicht von der Veröffentlichung abhalten. In zahlreichen Abschriften mussten sie die Buchhändler in den Bädern feilbieten. Es waren ihm darin einige Witze, die er, mit zweifelhaftem Recht, für gut hielt, gekommen, und er mußte sie an den Mann bringen, um jeden Preis. Kopfschüttelnd lasen das seltsame Machwerk Jovian und Serapion. »Es ist wahr«, meinte dieser, »geistreich sind zuweilen die Wendungen, in denen er scheinbar sich selbst in Wahrheit die Antiochener verspottet, und wie er ihr Schwärmen für die Freiheit geißelt. Ja, Freiheit, so rufen von jeher alle, die andere zu ihrer Weise zwingen wollen. Dass sie ihren Ehefrauen die Freiheit zur Unzucht, ihren Kindern die Freiheit zur Ungezogenheit, sich selbst aber die Freiheit zum Ungehorsam gegen die Gesetze zuerkennen. Wie hübsch ist der Satz, in dieser guten, frommen und liederlichen Stadt gibt es mehr Schauspieler als Zuschauer. Wäre die Stadt eine Insel, ich nehme sie für die der Phäaken, wo Jünglinge lieben und Greise, warme Bäder und buntes Gewänd und gepolsterte Kissen. Ewiglich dreht sich am Herde der Spieß und es dampfen die Schüsseln. Nur eine Jungfrau sah ich nicht von Nausikaas Keuschheit. Und ich trinke ihm einen Becher zu für sein schönes Wort in diesem Büchlein. Die Germanen wissen nicht zu schmeicheln, sondern freimütig und einfach leben dort im herkynischen Wald alle nach gleichem Recht. So viel hat er nun doch schon lernen müssen, vom Leben mit uns, nicht aus Tacitus, dem er ja nicht glauben wollte. Aber doch, wie mag er sich mit diesem Gezücht von Frömmlern und Lüstlingen herumbalgen? Wie er die Zeit dazu findet, staunte jener. Er stahl sie wieder dem Schlaf, und daneben arbeitet er an den Kriegsplänen bis nach Mitternacht. Mich wundert mehr, schloss Serapio, wo er die lustige Laune dazu findet. Es sieht nicht lustig aus in Antiochia. und nicht in eurem ganzen Reich.« »Ja«, seufzte Jovian, »er erzwingt sich die Laune. Und so ist auch diese Schrift. Meist erzwungenes Lachen.« An einem Morgen ganz früh weckte Julian wieder einmal seinen Kämmerer. »Hörst du die Hähne krähen?« lächelte er. »Wenn diese Vögel so früh aufstehen, können wir es auch.« »Du vergissest, Herr«, sprach Oribasius hinzutretend, »dass der kluge Hahn nicht bis spät nach Mitternacht Öl verbrennt, wie andere Leute. Da, nimm diesen Ring für die gute Antwort. Gib mir hurtig einen Mantel, ich eile zu Serapio.« Bei dem Eintreten des Imperators in dessen Gemach fuhr der Franke erstaunt auf von emsiger Arbeit. Er verglich auf einer der besten Karten der staatlichen Sammlung die Übergänge und Heerwege, die vom Niederrhein ab in das Innere Galliens führten. Auf die Namen Xanten und Duisburg, zwischen Löwen und Brüssel, hatte er eben die Schenkel des bronzenen Zirkels gesteckt gehabt, die Entfernungen vom Rhein auf den verschiedenen Straßen abmessend. Julian ersaß. »Ah«, sprach er lächelnd, »Erzfeind des Römerreichs, du missest schon die Wege aus für den Fall meines Todes. Ich darf dir's, nach unserem Vertrage, nicht verwehren und verdenken. Aber eine kleine Weile möchte ich noch leben, um den Kampf aufzunehmen und auszukämpfen mit deinem großen Schützling. Da, lies, heute um Mitternacht brachte ein Eilbote diesen Brief aus Alexandria. Seine Antwort. Ich flog zu dir. Aus dem Schlafe hätte ich dich geweckt, aber du schläfst so knapp wie ich. Du arbeitest für mein Volk, wie du für das deine«, erwiderte der Franke ruhig, nahm ihm die kurze Rolle ab und las. »Deiner Einladung gemäß werde ich bei dir erscheinen. Ich bringe einen Anwalt mit. Einen noch stärkeren werde ich bei dir finden, der mich siegen und dich erliegen lassen wird. Athanasius, durch die Gnade Gottes Metropolit zu Alexandria.« »Nun, was sagst du zu diesem Brief, zu diesem Priesterhochmut, zu dieser Kürze? Statt sich zu entschuldigen, gibt er mir Rätsel zu raten auf. Kannst du sie lösen?« »Nein, aber ich ahne keine dir günstige Lösung. Oh, lass ihn noch kommen. Ich sehne ihn herbei. Das wird ein Zweikampf zwischen Helios und dem Galiläer. Ein Kampf der Geister, mehr aber noch der Charaktere«, schloss Serapio. »Wehe dem Besiegten.« Einstweilen hatte sich das Verhältnis der Antiochener zu ihrem hohen Gast zu offener, hassvoller Feindschaft gestaltet. Eines Morgens fand Julian in dem Garten des Palastes einen mit einem Pfeil über die Mauer geschossenen Zettel, auf dem stand: »Wir sehnen uns nach CH und C.« »Nach Christus und Konstantius«, deutete Julian. »O, wenn sie doch, diese Antiochener, jener zu sich in den Himmel oder dieser zu sich in die Hölle holen wollte, nur fort aus meinem Reich.« Aber es blieb nicht mehr bei boshaften Witzen auf beiden Seiten und kleinen Plänkeleien, es ward bitterer Ernst. Die lang andauernde Dürre, welche die Ernte auf den Feldern verbrannt hatte, führte Teuerung, zuletzt wahre Hungersnot und, in deren Gefolge, bösartige Seuchen herbei. Zumal die Vorstädte, wo die kleinen Leute, die Krämer und Handwerker wohnten, wurden von einer Krankheit heimgesucht, die Tausende hinwegraffte. Der Hunger rief rote Flecken auf der Haut, hohes Fieber, Delirien, raschen Verfall der Kräfte hervor, und jede Berührung der Erkrankten steckte an. Julian blieb nicht verborgen, dass in allen Kirchen diese sieben Plagen als die Strafen des Herrn für den Gottlosen ausgepredigt wurden. »Es sind nur vier«, spottete er. »Erdbeben, Dürre, Hunger, Seuche. Aber mit der Rechenkunst stehen die Frommen ohne dies nicht gut. Nur sonderbar, dass der Engel des Herrn die Seinen trifft und mich, seinen Feind, verschont.« Gleichwohl war er unermüdlich bestrebt, die Not des armen Volkes zu lindern. Er befahl, sehr zum Verdruss seines Quästors und seiner Feldherrn, aus den für den Perserkrieg angesammelten Vorräten, die entlang den Legionsstraßen in den Städten und Kastellen von Byzanz bis an den Euphrat aufgehäuft lagen, gewaltige Mengen herbeizuschaffen und unentgeltlich unter die Armen zu verteilen, den Vermöglicheren zu billigen Preisen zu verkaufen. Aber diese Maßregel, die ihm später von seinem darbenden Heere nicht mit Unrecht zu schwerem Vorwurf gemacht werden sollte, wirkte auch in Antiochia ungünstig. Die Reichen, deren Frömmigkeit weder Wuchereifer noch Genussgier ausschloss, kauften unter allerlei Verdunkelungen jene Vorräte in Masse auf, noch bevor sie in die Tore der Vorstädte gelangten, verprassten sie in den altgewohnten üppigen Gelagen und verkauften das Übrige zu Hungerpreisen an die Armen. Ja, die Gesellschaft der Tafelfreunde beschwerte sich bitter bei dem Herrscher, dass er zwar für Brot, Fleisch, Wein und Öl gesorgt habe, aber nicht für Meereschen und gemästete Ortolane. »Ich wollte fast«, rief da Julian, »dies Völklein würde von den Persern belagert und lernte Ratten als Leckerbissen schätzen.« Er ließ aus Chalkis, Hierapolis und Ägypten 400.000 Maß Weizen kommen, dann 5.000, weiter 7.000, endlich 10.000 Scheffel und schenkte all dies der Stadt. Dann setzte er den Preis für das Maß Getreide um ein volles Drittel zwangsweise herab, so daß 15 Maß Weizen nur einen Goldsolidus kosteten. 3.000 Joch Ackerland des Fiskus schenkte er der Stadt. Als alle Verbote und Warnungen nichts fruchteten, zog der Erzürnte die Stadtverwaltung, die Dekurionen, größtenteils selbst die Schuldigen, zu strenger Verantwortung. Durch ihren Trotz gereizt, entsetzte er sie alle und berief andere, die es nicht besser machen wollten oder konnten. So im Stich gelassen von der erbitterten, verstockten Bürgerschaft, die Absetzung der Senatoren empörte diese, die einflussreichsten Geschlechter der Stadt, welche sie von jeher beherrscht hatten, auf das Schärfste, griff Julian zu dem alten, höchst verderblichen Mittel römischer Finanzkünste, das zuletzt noch Diokletian zu schwerstem Schaden des Reiches durchgeführt hatte. Er setzte Höchstpreise für jede Art von Lebensmitteln fest, welche die Verkäufer bei schwerster Strafe, sogar Todesstrafe konnte eintreten, nicht überschreiten durften. Das hatte selbstverständlich zur Folge, dass sofort alle Zufuhr ausblieb. Kein Händler, der nicht musste, unterwarf sich jenem Zwange. Die gewaltigen Vorräte, welche auch berechtigte Gewinnabsicht der Kaufleute auf allen Landstraßen zu Wagen, dann zu Schiff von der See her und zumal von Seleukia, den Fluss Orontes herab auf der Bergfahrt in die darbende Stadt zu schaffen, sich eben angeschickt hatte, sofort kehrten sie um, sobald die Zwangspreise des Imperators bekannt wurden. Diese Nachricht steigerte auf das Äußerste die Wut der Hungernden gegen den Gottlosen, der offenbar aus Rache, weil sie treu an ihrem Glauben hingen und seine Eitelkeit oft gekränkt hatten durch ihren überlegenen Witz, absichtlich jene rettenden Wagen und Schiffe verscheucht und die Antiochener mit Bosheit dem Hungertode preisgegeben habe. Wiederholt rotteten sich die Verzweifelnden auf den Straßen zusammen. Nachts wurden Angriffe auf den Palast unternommen. Grimmig, schonungslos wiesen die Getreuen, ihrerseits erbittert über den Undank der Stadt und die eigene schwere Bemühung in unablässigem Wachtdienst, diese Versuche zurück. So sah Julian am folgenden Morgen vom Fenster seines Schlafgemaches aus breite Blutlachen auf dem Platz vor seinem Hause. »Bürgerblut«, seufzte er, »das erste, das um meinetwillen vergossen wird.« Er rief die zorngemuten Germanen von ihrem Posten ab, ersetzte sie durch Byzantiner und gebot diesen, nur im äußersten Notfall die Waffen zu brauchen. Eines Abends kam Serapio von einem Ritt durch die Stadt, den er an der Spitze einer Schar der Getreuen unternommen, mit tief ernstem, mit besorgtem Antlitz zurück. »Was hast du?« fragte der Imperator erstaunt. »Freund Julian, eine Bitte.« »Es ist deine erste. Sie ist gewährt. Sie gilt nicht mir. Ich komme aus den volkreichsten Straßen zurück. Die Not steigt, mit ihr die Verzweiflung und der tödliche Hass gegen dich. Die Blicke nicht nur, schon auch das Geflüster, ja die uns zum Trotz ausgestoßenen lauten Rufe drohen dir den Tod. Dein Leben ist gefährdet. Mein Leben schützt Phöbos Apollo. Ach, bei allen Göttern, die es nicht gibt, verlass dich doch darauf nicht allein. Nimm hier diesen Panzer, aus bestem norischem Erz. Ich habe ihn dir sorgfältig ausgewählt unter all meinem Gewaffen. Trag ihn unter der Tunika, solang du in dieser Stadt von ungezählten frommen Hassern lebst. Ich fürchte sie nicht. Ich weiß, aber ich fürchte für dich. Sieh, dies war meine Bitte. Du wirst sie gewähren. Ich versprach's, ich muß also. Nur einmal im Leben, seufzte er, brach ich mein Wort. Ich weiß noch immer nicht, ob ich damit recht getan. Jedenfalls ist's nicht zu ändern. Und das möglichst Gute aus dem einmal gegebenen Gestalten, das ist meine Weisheit. Ich schnalle dir gleich selbst den Panzer an. Ende von Band 3, Kapitel 24.